Kapitel 4 Helene kam selten zu Hechners hinüber, da während des Doktors öfterer Abwesenheit doch jemand zu Hause bleiben musste, anfragenden Kranken Auskunft zu geben, und man sich auf den Dienstboten nicht verlassen mochte. Marie ging dafür desto häufiger hinüber und hatte auch heute wieder einmal von der Mutter Erlaubnis erhalten, ihrer älteren Freundin Gesellschaft zu leisten, während der Doktor Hetzelhofer nach einem schweren Kranken über Land gerufen war und erst spät in der Nacht zurückerwartet wurde. Heute war übrigens in Hellburg der Tag bestimmt worden, an welchem der Prozess wegen der quetzlinbergerschen Erbschaft durch friedliches und freundliches Zusammenkommen der präsumtiven Erben in Güte und nach gemeinschaftlichem Übereinkommen entschieden werden sollte. Marie hatte das von ihrem Oheim, dem Advokaten Hechner, gehört, und der 1. März des laufenden Jahres war dazu gewählt worden. Natürlich kam aber dadurch das Gespräch auch wieder, was seit langer Zeit nicht der Fall gewesen, auf das alte Haus und die Folgen, die der Entscheid auf das Geheimnis desselben ausüben müsse. Dann wurden ja auch die Siegel von der Tür gelöst, und die öden Zimmer, die den größten Teil eines Jahrhunderts das Stadtgespräch in Hellburg gebildet, wurden den Blicken einer fremden Generation erschlossen. »Ich gäbe was drum«, sagte Marie endlich, nachdem die beiden Mädchen eine Weile schweigend ihren Gedanken nachgehangen hatten, »ich gäbe was drum, wenn ich die alten Räume betreten dürfte, ehe noch ein anderer Fuß den Zauber jenes unserer Zeit gar nicht mehr angehörenden Gebäudes gebrochen. Es muss gar so wunderlich sein, die dumpfige Luft da drinnen zu atmen und den Klang der eigenen Schritte zu hören, den die Wände so lange, lange Jahre nicht zurückgegeben haben.« »Und du vor allen anderen würdest Bescheid dann wissen«, lächelte Helene, »denn soviel ich mich erinnere, bist du die Einzige, die jene Ruine betreten, seit damals die Gerichte die dicken Siegel auf den Eingang drückten.« »Aber nur im Traum«, lachte Marie. »Was tut's? Wenn der Traum nur getreu war, fändest du dich überall zurecht.« »Es ist und bleibt doch immer eine merkwürdige Sache mit solchen Träumen«, sagte Marie, wieder nach einer längeren Pause, indem sie den Kopf schüttelte und sinnend dabei vor sich niedersah. »Und damals hätte ich meiner Seele Heil daran setzen wollen, dass es Wahrheit gewesen. Die Personen standen ja noch wochenlang nachher so deutlich vor mir, als ob sie wirklich lebten.« »Eigentlich ist es schade«, lächelte Helene, »dass solche Sachen nicht geschehen und die prosaische Welt uns nur immer platte, nüchterne Wirklichkeit in allem bietet, was uns selbst betrifft. Es mag kindisch sein, aber wie oft habe ich mir schon gewünscht, einmal einen Geist zu sehen. Und doch will es nie geschehen. Und können trotzdem die Vernünftigsten von uns jeden Bezug mit einer geistigen, von uns unbegriffenen Welt ableugnen? Glauben Sie nicht, Sie mögen sich dagegen sträuben, so viel Sie wollen, an Ahnungen, an Magnetismus, an Somnambulismus und wie jene geheimen Bindemittel zwischen Luft und Erde alle heißen? Ganz kann ich mich auch der Gedanken noch nicht entschlagen«, lächelte Marie, »und manchmal kommen Zeiten, wie zum Beispiel heute wieder, wo ich von dem alten Hause so plötzlich reden höre, wo es mir wieder vorkommt, als ob es doch am Ende kein Traum gewesen und ich den wunderlichen Menschen wirklich einmal begegnet sei. Ähnlichkeiten mit ihnen habe ich auch in der Tat schon mehrere Male gefunden, und das Herz hat mir dann ordentlich ängstlich geklopft, dass mir der Traum nun plötzlich ins Leben treten solle, bis ich mich selber besann und mich meiner kindischen Furcht meines Aberglaubens wegen schämte. »Aber du hast mir dabei immer von einer Frau Bause erzählt, Marie«, sagte Helene. »Sie soll ja hier in der Stadt wohnen. Bist du nie hingegangen, sie aufzusuchen?« Marie schwieg eine Zeit lang. Es war fast, als ob sie sich der Antwort schämte. Endlich sagte sie leise und verlegen lächelnd, »Ich will es dir nur aufrichtig gestehen. Ich habe mich davor gefürchtet. Gefürchtet, durch irgendein zufälliges Wort irgendetwas aus jener fremden, geheimnisvollen Welt bestätigt zu hören. Wozu auch? Die Zeit ist vorbei, und weshalb die alten Träume und Torheiten wieder aufrühren?« »Von der Frau habe ich übrigens in Hellburg auch schon gehört«, sagte Helene. »Schwibus hat mir von ihr erzählt.« »Der Famulus?« fragte Marie erstaunt. »Aber woher kennt sie der?« »Oh, der kennt alle Menschen«, lächelte Helene. »Nicht wahr? Sie legt Karten und prophezeit den Leuten ihr Schicksal aus Kaffeesatz und Bleiguss? Allerdings, wenigstens behauptet die böse Welt das von ihr, sagte Marie. Und wenn sie's täte, was wäre so Übles dran? Entschuldigte sie Helene. Es ist gewiss eine arme Frau und findet sie Menschen, die töricht genug sind, sie um etwas zu fragen, was nur Gott wissen kann, und die ihr für solche Antworten sogar Geld bezahlen, so wird sie klug genug sein, ihren Nutzen daraus zu ziehen. Doch fort mit Frau Bause und all dem unheimlichen Spuk. Ich bin auch überhaupt froh, dass es mit dem alten Haus da drüben nun endlich einmal zu einer Entscheidung kommt. Mag es sein, wie es will, aber es war mir schon manchmal ein unheimliches Gefühl, die dicht verhängten Fenster da drüben so Jahr nach Jahr zu sehen und die leeren, öden Räume dahinter zu wissen. In kurzer Zeit werden ja nun die Siegel geöffnet und die Zimmer wieder gelüftet und bewohnt werden. »Wer weiß, ob sich das der alte Herr Quedlinberger gefallen lässt«, lachte Marie, »oder ob er nicht nachher aus Ärger und Missmut Ketten über die Gänge schleift und in den Schlafkammern spukt. So viel weiß ich, so sehr ich mich danach sehne, das alte Haus im Innern zu sehen, wohnen und schlafen möchte ich doch um keinen Preis darin.« Marie war dabei von ihrem Stuhl aufgestanden, hatte sich an das Klavier gesetzt und mit leisen Fingern ein paar Akkorde angeschlagen, während Helene zum Tisch trat, die Lampe anzustecken. Es war schon fast dunkel im Zimmer geworden. Da tönten plötzlich die wilden, schrillen Töne einer Geige zu ihnen herüber, und Marie fuhr fast erschreckt empor, den wunderlichen Lauten zu horchen. »Es ist nichts«, lächelte aber Helene, indem sie die Glocke auf die noch düster brennende Lampe setzte. »Schwibus hat einmal seinen guten Abend und musiziert.« »Das habe ich aber noch nie gehört«, rief Marie erstaunt. »Es kommt auch nicht oft vor«, sagte Helene, »denn meistens sitzt er auf seinem Zimmer bei fest verschlossener Tür und lässt niemanden zu sich hinein, selbst meinen Bruder nicht.« »Und was für wunderliche, eigentümliche Melodien das sind, die er spielt.« »Ja«, sagte Helene, »er fantasiert auch nur und kennt keine Noten, hasst sogar die Notenblätter, denn er sagt, die schwarzen Dinger lägen darauf herum wie Knochen auf einem Kirchhofe. Wenn er einmal zu mir hereinkommt und ein Heft zufällig offen auf dem Instrumente liegt, macht er es jedes Mal zu. Heute sollten wir übrigens zu ihm hinübergehen, denn heute gibt er, wie es der Bruder nennt, Audienz. Und wenn wir ihn da bitten, erzählt er manchmal Geschichten zum Todlachen oder Todfürchten, wie es ihm gerade durch den Sinn fährt.« »Ich glaube, ich würde mich todfürchten«, sagte Marie leise. »Der Mann, so freundlich und gutmütig er sich mir immer zeigt, hat für mich etwas kaum sagbar Unheimliches.« »Das macht sein Name, der tote Famulus«, lächelte Helene. »Es gibt wirklich keinen besseren und gefälligeren Menschen auf der Welt als ihn. Und was er mir oder irgendjemandem, den er gern hat, an den Augen absehen kann, tut er gewiss.« »Aber er spielt nicht mehr«, sagte sie plötzlich hinüberhorchend. »Und da knarrt seine Tür. Er kommt wahrhaftig herüber. Nun, da hat er einmal seinen geselligsten Tag, und den müssen wir nutzen.« Ehe Marie etwas darauf erwidern konnte, lag eine Hand auf der Türklinke, und als sich die Tür öffnete, trat Schwibus, bleicher als je aussehend und allem Anscheine nach die beiden Damen gar nicht bemerkend, ins Zimmer. Er trug seine Violine mit dem Bogen unter dem linken Arm und ging langsam, ohne den Kopf nach rechts oder links zu wenden, zum Fenster. Marie sah erstaunt Helenen an, diese aber ergriff ihren Arm und drückte ihn leise, zum Zeichen, sich ruhig zu verhalten. Die Lampe brannte noch ziemlich düster, und das Zimmer war deshalb nur matt erleuchtet. Der Famulus schien aber gar nicht an die Anwesenheit anderer Personen auch nur zu denken, denn er drehte den Kopf nicht ein einziges Mal dem Lichte zu. Langsam öffnete er das Fenster, in das die kalte Luft frostig hereinschlug, schaute ein paar Sekunden nach den Sternen hinauf und dann nach dem gegenüberliegenden alten Hause, und den beiden Mädchen kam es so vor, als ob er leise dort hinüberwinkte. Dann schloss er die Fenster wieder sorgfältig mit beiden Wirbeln, nahm sein Instrument vor und begann mit leisem Bogenstrich eine sanfte, unendlich weiche Melodie zu spielen. Die beiden Jungfrauen horchten der wunderlichen, nie gehörten, aber tief ergreifenden Weise in atemlosem Schweigen. Hatten sie aber vorher in Scherz und Mutwillen den ernsten Mann zu belauschen gedacht, so waren sie jetzt kaum imstande, ihn zu unterbrechen, und hätten mit keinem Laut die rührenden Klänge stören mögen. Die weiche Stimmung des Famulus verlor sich jedoch bald. Scharfe, schrille Töne zuckten wie grelle Blitze über den blauen Himmel seines Liedes, und bald klangen einzelne dazwischen geworfene Takte wie ein Selbstspott über den weichen Sang, der sich aber doch immer und immer wieder die Bahn freirang. Endlich, wie von seinen Gefühlen überwältigt, sank der Mann auf einen am Fenster stehenden Stuhl nieder und barg sein Antlitz in der linken Hand. Es schien fast, als ob der ganze Körper des Armen in irgendeinem schweren inneren Weh zuckte und zitterte, und als ob das, was in ihm tobte, nur gewaltsam zurückgehalten werden könne, hinaus ins Freie zu dringen. Da stand Helene geräuschlos von ihrem Sitze auf, und über den weichen Teppich mit unhörbarem Fuß schreitend, glitt sie an seine Seite, blieb wenige Sekunden wie scheu und furchtsam neben ihm stehen und legte dann leise und schüchtern die Hand auf seine Schulter. »Schwibus«, sagte sie dabei, mit sanfter, bittender, kaum hörbarer Stimme. »Schwibus, armer Schwibus, fehlt Ihnen etwas? Kann ich Ihnen helfen?« Der Famulus rührte sich nicht, nur das Zittern seines Körpers wurde heftiger. »Sind Sie krank, Schwibus?« bat Helene dringender. »Sagen Sie mir, was Ihnen fehlt. Ich meine es gut mit Ihnen.« »Der verwünschte Katarrh«, brummte da plötzlich der Famulus mit seiner gewöhnlichen, trockenen, etwas knarrenden Stimme, indem er sich aufrichtete und das Haar langsam mit den langen, hageren Fingern aus der bleichen Stirn strich. »Der verwünschte Katarrh«, wiederholte er dann, ohne die geringste Überraschung über die Anwesenheit der beiden Damen zu zeigen. Rasch, aber ruhig glitt sein Blick über sie hin, und er fuhr, halblaut dabei vor sich hinhüstelnd fort, »lässt mir nicht einmal Ruhe in meinem Zimmer, und ich kam eigentlich nur herüber, nach dem Nordstern zu sehen. Wenn der auf dem Kopfe steht, geht es immer besser.« »Guten Abend, meine Damen«, setzte er dann mit wieder freundlicher, ganz unbefangener Stimme hinzu, »hätte gar nicht geglaubt, dass Sie im Zimmer säßen.« Der Famulus legte dabei sein Instrument und seinen Bogen neben sich auf das Spiegelschränkchen und rieb sich die langen, knochigen Hände, als ob er sie in Feuer setzen wolle. Helene und Marie sahen sich erstaunt an. Noch vor wenigen Minuten hatten sie den wunderlichen Menschen in quälendem Seelenschmerz fast aufgelöst geglaubt, und jetzt saß er wieder mit seinem alten, trockenen Humor in den Zügen, so unverändert vor ihnen, als ob er weder kurz vorher seine herzzerreißenden Melodien gespielt, noch wie ineinander gebrochen gestöhnt und gezittert hätte. »Aber was meinen Sie damit, Schwibus?« sagte Helene endlich, wirklich verlegen, wie das Gespräch wieder zu beginnen. »Wenn der Nordstern auf dem Kopfe steht, wie kann denn ein Stern auf dem Kopfe stehen? Und wenn er's täte, wie wären wir imstande, das zu erkennen?« »Der Nordstern ist ein komischer Gesell«, lachte der Famulus leise vor sich hin, indem er die Hände stärker zusammenrieb, dass sich die bleichen Wangen ordentlich an zu färben fingen. »Komischer Gesell und macht komische Streiche, aber ich hab ihn gern. Ganz allein am Himmel steht er da droben, hat den kleinen Bären am Schwanz und schlenkert ihn sich um den Kopf nächtelang. Ist er doch auch der Stern der Toten und schützt ihre stillen Stätten über Nacht, wenn sie der Mond oft und oft im Stiche gelassen.« »Was Sie da wieder für tolles Zeug reden, Schwibus«, sagte Helene kopfschüttelnd. »Wenn man nicht wüsste, dass Sie Spaß machten, könnte man sich ordentlich fürchten.« »Spaß? Ja, Spaß«, lachte der Famulus. Aber es war kein wirkliches Lachen, sondern fast nur ein krampfhaftes Verziehen der Mundwinkel. Diese zogen sich in tausend und tausend kleine Fältchen zusammen, bis der Mund mit den schmalen, dünnen Lippen ordentlich darin verschwand und dem bleichen Gesicht mit den sparsamen, rotblonden Haaren etwas entsetzlich Unheimliches gab. »Es ist unendlich spaßhaft, wenn der Nordstern da drüben so kalt und still auf ein frisches Grab niederfunkelt, und wir uns dann den Toten da drinnen denken, wie er, die Hände auf der Brust gefaltet, die Glieder ausgestreckt und starr in seinem engen Hause da unten liegt, und wir nicht hinunter können zu ihm, er nicht herauf zu uns. »Schwibus hat heute Abend einmal wieder seine geisterhafte Laune«, lächelte Helene zu Marien hinüber. »Oh, wenn du ihn doch da einmal könntest erzählen hören. Er weiß gar so prächtige Märchen, und ich bin da wie ein kleines Kind und wäre imstande, ihm nächtelang zuzuhören.« »Märchen. Ja, das ist wohl der Name, den die Menschen für derlei haben«, sagte der Famulus, langsam dazu mit dem Kopfe nickend. »Märchen, ein ungemein bequemes Wort, und damit sind sie fertig. Märchen, das erklärt ihnen alles, und sie zerbrechen sich den Kopf nicht weiter über Dinge, die ihnen sonst am Ende das Hirn auseinandertreiben könnten. Aber sie haben auch recht. Wozu sich das Herz schwer machen und den Kopf mit Dingen füllen, die nichts anderes neben sich dulden und die ruhigen, friedfertigen Gedanken hinauswerfen, ihrem eigenen tollen Sein den Spielplatz freizuhalten. Märchen ist auch ein höchst charmantes Wort dafür. Im Ofen knistert und knattert das Feuer, dass die Fensterscheiben ordentlich an zu schwitzen fangen. Die Kinder und Erwachsenen rücken dicht um den Tisch, auf dem die Lampe düster brennt. Draußen heult womöglich ein Schneesturm über das Land und kost mit den Trauerweiden, bis sie verlangend und zitternd die nackten Arme hinter ihm dreinstrecken, pfeift in die Kamine hinunter und fegt sich die Straßen rein zum Tanz, während droben am Himmel die Wolken an der dünnen Mondsichel vorbeijagen, als ob sie zu spät zu einem neuen Tage kämen. Das ist die Zeit, ein Märchen zu erzählen. Und weshalb? Weil es draußen gleich mitspielt in Lebensgröße, an die Läden klopft und durch die gefrorenen Fenster schaut und seine wilden Weisen summt zu den drinnen gesprochenen Worten. Die Menschen rücken dann dicht zusammen im warmen Zimmer, horchen mit der gespanntesten Aufmerksamkeit auf das Erzählte und freuen sich wie die Kinder über den Nervenkitzel, der ihnen eben nur leicht hin über das Leben streift. Es ist ja nur ein Märchen. »Aber wie ich noch Kind war«, rief Marie lächelnd, »habe ich wahrhaftig geglaubt, dass das alles auch wirklich passiert.« »So«, sagte der Famulus und fing wieder an, sich die knochigen Hände zusammenzureiben. »So, wirklich passiert? Es ist doch toll, was sich die Menschen manchmal für wunderlichen Gedanken hingeben. Wirklich passiert?« »Wie ich ein Kind war, Schwibus, habe ich gesagt«, entschuldigte sich die Jungfrau dem Lachenden gegenüber, der sie ja sonst für noch immer so kindisch halten konnte. »Jetzt weiß ich wohl, dass es nur Torheit war.« »Und doch hören wir die Märchen noch gern, wenn wir auch erwachsen sind«, sagte Helene. »Es ist ordentlich wie eine Erinnerung aus der Kinderzeit, von der sich das Herz ja doch nur ungern und schwer trennt, und was früher so viel mehr den Reiz des Schauerlichen hatte, das ersetzt jetzt reichlich die Erinnerung an die vergangenen Tage.« »Ja, es ist entsetzlich, wie gescheit und klug wir werden mit der Zeit«, sagte der Famulus und griff wieder seine Geige auf, über deren Saiten er leise und wie herausfordernd mit dem Bogen strich. »Und wir haben nachher eine Erklärung für alles, auch für das Unerklärliche, mit dem wir eigentlich am allerleichtesten fertig werden.« »Das Unerklärliche«, sagte rasch Helene, »allerdings gibt es dessen genug für uns arme Sterbliche hier, und ich gehöre gewiss nicht zu denen, Schwibus, die alles nur einfach fortleugnen, weil sie eben nicht gleich in das geheime Schaffen und Walten der Natur den Blick tun können oder dürfen, der ihnen die Rätsel derselben enthüllen würde. Ich glaube zum Beispiel an eine geheime Verbindung unserer Seelen mit einer anderen Welt, in die wir oft hineinragen, ohne es mit unseren gröberen Sinnen zu verstehen, und die uns wieder zu Zeiten berührt und mit Ahnungsschauern jenes unerforschten Reiches durchzittert, das unser Fuß nie betreten soll, bis einst der Körper im stillen Grabe schlummert.« »Helene«, lächelte Marie, »du darfst mich nicht mehr mit meinem Äthertraume necken und mit dem alten Herrn Quetzlinberger und der Frau Bause.« Der Famulus zuckte bei Nennung der Namen zusammen und hörte mit Spielen auf. Endlich sagte er langsam, »Die Frau Bause? Kennen Sie die denn auch?« »Warum sollten wir sie nicht kennen?« sagte Helene. »Wohnt sie denn nicht hier in der Stadt und prophezeit sie den Leuten nicht, die zu ihr kommen?« Schwibus sah wohl ein paar Minuten lang still und schweigend vor sich nieder, ohne irgendetwas darauf zu erwidern. Dann griff er sein Instrument wieder auf, und die Worte mit den leisen Tönen begleitend, fuhr er langsam fort: »Die Frau Bause ist eine gar würdige alte Dame, die schon etwas durchgemacht hat in der Welt, mehr als sich manche Menschen vielleicht träumen lassen. Wenn die erzählen wollte, müsste es gar interessant sein, zuzuhören. Aber«, und wieder sprangen die Töne in die frühere, schrille und schroffe Weise über, und er lachte dabei still und unheimlich vor sich hin, »sie darf nur nicht.« »Und das ist auch nicht mehr als recht«, rief Marie. »Mutter hat noch neulich davon gesprochen, dass die Polizei das Prophezeien und Kartenlegen eigentlich gar nicht dulden sollte. Einzelne, zufällig eingetroffene Sachen machen die Leute nur verwirrt. Viele setzen sich tolle Ideen ins Hirn, lassen sich ihren Todestag sagen und sterben zur prophezeiten Stunde, nur weil sie sich so entsetzlich davor fürchten. Andere treiben anderen Unsinn, der ihr Vermögen oder ihre Gesundheit ruiniert, um einem geweissagten Unglück auszuweichen oder ein versprochenes Glück zu erjagen. Der liebe Gott hat es gar unendlich weise eingerichtet, dass uns nicht allein die ferne Zukunft, nein, schon die nächste Stunde ein verschlossenes, unberührbares Buch bleibt. Ich würde nie die Hand danach ausstrecken, es zu öffnen.« Schwibus hatte das junge Mädchen indessen mit hoch aufgezogenen Brauen, weit ausgespitzten Lippen und einem unendlich komischen Ausdruck in den wunderlichen Zügen stier angesehen. Die Violine stützte er dabei, um besser hören zu können, auf sein linkes Knie, während die rechte Hand mit dem Bogen auf dem anderen ruhte. »Die Polizei«, sagte er, als sie geendet hatte, und über die immer dunkler werdenden Züge zuckte und blitzte es in einigen wunderlichen Lichtern, »die Polizei«, und er schüttelte sich plötzlich, ohne aber einen weiteren Laut von sich zu geben, so vor innerem Lachen, dass es ordentlich aussah, als ob ihm die Glieder locker würden. »Nun ja, was ist denn darin so Komisches, Herr Schwibus?« sagte Marie erstaunt. »Hat denn die Polizei nicht das Recht, Leuten, die ein ordentliches Gewerbe daraus machen, leichtgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche zu locken, das Prophezeien zu verbieten?« Schwibus nickte wieder und wieder rasch mit dem Kopf, als ob ihm das innere Lachen fast die Stimme erstickte, und nur endlich sagte er, heiser und von öfterem Husten unterbrochen: »Ja, verbieten kann sie's, verbieten kann sie's, die Polizei. Schwibus kann auch dem Laubfrosch verbieten, dass er bei schlechtem Wetter ins Wasser geht.« »Aber Schwibus«, lachte Helene, »Sie wollen doch nicht alte Frauen, die einen Erwerb daraus machen, andere Leute anzuführen, mit etwas vergleichen, dem die Natur schon den Instinkt für das Wetter wenigstens gegeben hat. Ja, wenn die Frau Bause so gut prophezeien könnte wie ein Laubfrosch.« »Würde ihr sehr angenehm sein, das zu hören«, lachte der Famulus wieder auf seine stille Weise. »Würde ihr ungemein angenehm sein.« Er blinzelte dabei mit dem linken Auge, den Kopf halb dem Fenster zugewandt, immer nach dort hinüber, als ob da draußen jemand säße, mit dem er sich unendlich über den Spaß freue und dabei ganz einverstanden mit ihm wäre. »Sie sind ein komischer Kauz«, lächelte Helene und schraubte die Lampe etwas höher, damit sie heller brannte. »Ob übrigens die Frau Bause prophezeien kann oder nicht, soll mich wenig kümmern. Ich werde ihre Künste doch nicht in Anspruch nehmen. Man soll mit solchen Dingen keinen Scherz treiben.« »Scherz«, sagte der Famulus und wurde auf einmal ganz ernsthaft. »Scherz? Wer hat von Scherz gesprochen? Wer sich einen Spaß zu machen wünscht, soll um Gottes Willen andere Sachen wählen, als die Geister einer anderen Welt zu inkommodieren. Es tut nicht gut, und wir kommen mit ihnen schon weit mehr als ratsam in unseren Träumen zusammen.« »In unseren Träumen?« rief Marie rasch, die in den Worten eine Art Bestätigung für manches zu finden glaubte, dem sie sich selber, sie mochte sich dagegen sträuben, so viel sie wollte, hinzuneigen begann. »Also halten Sie unsere Träume auch für etwas Wirkliches?« »Unsinn«, rief Helene lachend, »wenn die etwas Wirkliches sind, so bin ich vor 14 Tagen vom Turm der Dorotheenkirche über die ganze Stadt fortgeflogen und nachher in den Schwanenweiher gefallen. Und wie ich aufwachte, lag ich doch warm und weich in meinem Bette.« »Ihr Körper«, erwiderte Schwibus trocken, »Ihr Körper lag im Bette, Fräulein Helene, und der hat mit der Sache auch weiter nichts zu tun. Der Körper kann, wie sich von selbst versteht, nicht träumen, und was der Geist unter der Zeit treibt, wo er den Körper verlassen hat, davon sagt er ihm gewöhnlich nichts. Nur die Seele, die indessen natürlich zu Hause bleibt, verrät es ihm manchmal.« »Die Seele?« riefen Helene und Marie fast zur gleichen Zeit aus. »So machen Sie einen Unterschied zwischen den beiden, die Sie für zwei ganz verschiedene Wesen zu halten scheinen.« »Und sind Sie es nicht?« lächelte der Famulus. »Eine Seele dürfen wir selbst dem Tiere nicht absprechen, dem wir keinen Geist gestatten. Der Geist mag den Körper im Schlafe verlassen, und den Beweis haben wir, wie er in der Zeit durch ferne Räume schweift. Die Seele dagegen muss den allgemeinen Naturgesetzen nach im Körper bleiben, ob er schläft oder wacht. Sobald sie ihn verlässt, ist er tot, bis sie zu ihm zurückkehrt«, fügte er mit leiser, kaum hörbarer Stimme hinzu. »Aber sobald sie ihn einmal verlassen hat, kann sie nie mehr zurück«, rief Marie. »Tote müssten ja sonst wieder zum Leben erstehen.« »Und geschieht das nicht bisweilen?« sagte der Famulus. »Scheintote, ja.« »Gut, nennen wir sie Scheintote«, rief der Famulus kopfschüttelnd. »Der Name tut nichts zur Sache. Und sind noch keine solchen Scheintoten beerdigt worden?« »O Gott, ja«, rief Helene schaudernd, »selbst in unserer Familie haben wir ein derartiges furchtbares Beispiel.« »In deiner Familie?« fragte Marie überrascht. »Davon hast du mir ja noch nie erzählt. Wer spricht gern von so Entsetzlichem?« Der Famulus stemmte die Geige wieder an die Schulter, und eine neue, aber leise Melodie beginnend, um das Gespräch nicht zu stören, sagte er langsam, »Auch das Entsetzliche wird interessant, sobald es mit dazu dient, die Kenntnisse zu vermehren, an deren Schwelle wir doch stehen, die Kenntnisse von jener Welt, von der die wenigen, die wirklich etwas davon wissen, eben nichts oder doch so gut wie nichts verlauten dürfen.« »Also glauben Sie in vollem Ernst, Schwibus«, fragte ihn Helene, »dass hier wirklich Leute auf unserer Erde, in unserer Mitte leben, die etwas von jener anderen, geheimnisvollen Welt sagen könnten, wenn sie nur eben dürften?« Der Famulus erwiderte nichts darauf, aber die Töne seiner Geige schnitten wie ein Weheruf in das Ohr der Mädchen. »Sie wollten uns ja die Geschichte des Scheintoten erzählen«, sagte er dann plötzlich zu Helenen gewandt. »War es Mann oder Frau?« »Eine Tante von mir«, lautete die Antwort. »Erst wenige Jahre verheiratet, fiel sie bald nach ihrer ersten Entbindung in eine schwere Krankheit. Mein Oheim wich nicht von ihrem Lager und berief die geschicktesten Ärzte aus der Residenz, das flüchtige Leben der Sterbenden aufzuhalten. Umsonst. Das Kind starb zuerst, und an dem nämlichen Tag folgte ihm die Mutter. Ihr Gatte war außer sich. Er raste förmlich, warf sich über den Leichnam und schwur, dass er nicht ohne die Dahingeschiedene leben könne und wolle. Er widersetzte sich sogar den Leuten, nach denen geschickt war, die Leiche für das Begräbnis vorzubereiten, und die Ärzte, die für seinen Verstand fürchteten, drangen endlich darauf, dass er entfernt würde. Am Anfang ließ er sich das auch wirklich gefallen. Schon nach der ersten Nacht aber fing er an zu toben und schrie, dass man seine Frau, von der er behauptete, sie wäre ihm im Traum erschienen, lebendig begraben wolle. Er wütete dabei dermaßen, dass man ihn festhalten und in eine Zwangsjacke einschnüren musste. So lag er 36 Stunden, bis er endlich ruhiger wurde oder seine Kräfte doch so aufgerieben waren, um sich nicht weiter rühren zu können. Die Zwangsjacke wurde ihm dann allerdings wieder ausgezogen, aber Wochen vergingen doch noch, ehe ihn die Ärzte für so weit wiederhergestellt erklärten, die Anstalt verlassen zu können. Er reiste augenblicklich nach Hause, und seine Schwester, die indessen sein Haus verwaltete, fand ihn wohl noch niedergeschlagen und ernst, aber doch sonst ruhig und selbst gefasst. Er erkundigte sich nach dem Begräbnis, wie es gehalten worden, und ob Mutter und Kind zusammen begraben wären, fragte, ob die Ärzte auch in der Tat jedes Mittel angewandt hätten, sich von dem wirklichen Tode der Dahingeschiedenen zu überzeugen, und schien sich, als ihm alle diese Fragen genügend beantwortet worden, vollständig beruhigt zu haben. Er aß zu Mittag, trank seinen Kaffee und sagte dann seiner Schwester, dass er hinaus auf den Kirchhof gehe und die Gruft, in der sein Weib und Kind ruhten, besuchen wolle. Seine Schwester wollte ihn allerdings begleiten, aber er lehnte es ab. Er wünschte, allein mit seinem Schmerz zu sein, und wenn er sich da draußen ordentlich ausgeweint, werde ihm schon besser und leichter werden. Es war im Januar und bitter kalt, und der Kirchhof lag etwa eine halbe Stunde von der Stadt entfernt. Mein Oheim hatte dort ein Erbbegräbnis, ein ziemlich tiefes und geräumiges Gewölbe mit einem eisernen Gitter darüber, in dem die Särge aus der Familie beigesetzt wurden. Den Schlüssel dazu trug er bei sich, die Kirchhofstür selber war über Tag offen, denn die Totengräber wohnten draußen in der Nähe. So verging der Nachmittag, und es wurde Nacht, und mein Oheim kehrte nicht zurück. Seine Schwester ängstigte sich und wartete bis zu später Stunde auf ihn, doch umsonst. Bei Tagesanbruch aber, als er bis dahin immer noch nichts hatte von sich hören lassen, bat sie einen Mann aus dem Hause hinauszugehen und sich bei dem Totengräber nach dem Vermissten zu erkundigen. Großer allmächtiger Gott, wie sollten sie ihn wiederfinden? Der Totengräber ging mit dem Boten zur Gruft, deren Tür nur angelehnt war, und der Anblick, der sich hier ihnen bot, muß fürchterlich gewesen sein, ließ aber auch nicht den geringsten Zweifel über das, was hier vorgefallen. Der Sargdeckel, unter dem meine Tante damals hinausgetragen worden, war abgeworfen, der Sarg leer, und an der einen Ecke des Gewölbes die kleine Leiche des Kindes fest in das eigene Leichentuch gehüllt, wie, um es gegen die furchtbare Kälte zu schützen, kauerte der erstarrte Körper der jedenfalls lebendig Beigesetzten. Bald nach dem Begräbnis mußte sie wieder zu sich gekommen sein und war nicht mehr imstande gewesen, ihr Gefängnis, ihr Grab wieder zu verlassen. Nur vor dem Sarge war sie geflüchtet, soweit sie konnte, und dort hatte sie, das bleiche Haupt an die eisbedeckte Wand gelehnt, der Tod ereilt. Neben ihr aber, die Arme in wilder Verzweiflung um die erstarrten Glieder der Gattin und des Kindes geschlagen, lag mit durchschnittenen Adern, angefroren an den Boden und die Leichen mit dem eigenen Blute, mein Oheim. »Allerbarme«, rief Marie, »das ist ja fürchterlich.« Der Famulus aber fiel wieder in seine wilden, tollen Weisen ein und nickte dazu, während er sich fast ganz dem Fenster zudrehte, in einem Fort mit dem Kopfe, der auf dem langen Halse ordentlich hin und her schwankte. »Entsetzlich ist es«, fuhr Helene langsam fort, »wenn man sich in die Lage der Unglücklichen denkt. Sie war nun wieder zum Leben erwacht, in grauenvollster Weise alle Schrecknisse des Todes noch einmal durchzumachen.« »Merkwürdig bleibt es doch«, sagte Marie, »dass der Mann vorher den warnenden Traum gehabt. Großer Gott, die Frau lebendig begraben und der Gatte, der ihr zu Hilfe eilen will, ins Irrenhaus gesperrt und in die Zwangsjacke geworfen. Kein Wunder, dass sich der Unglückliche das Leben nahm, als er das Elend, den Jammer begriff. Er muß da wirklich wahnsinnig geworden sein.« Die Töne der Violine wurden hier so furchtbar grell und laut und klangen so wie Spott und Hohn zwischen die heraufbeschworenen Bilder des Entsetzens, dass die beiden Mädchen den Famulus bestürzt ansahen. Dem aber schienen mit der Erzählung ähnliche Seiten in seiner eigenen Erinnerung berührt zu sein. Jedenfalls hatte er die Gegenwart anderer neben sich ganz vergessen. Das Gesicht dem Tische zugedreht, warf er das rechte Bein über das linke Knie und ging plötzlich, nach einem kurzen Vorspiel seines Instruments, dessen Töne jetzt in der Tat wie Worte klangen, in eine seiner barocksten Melodien über. Herüber und hinüber zuckten diese wie springende Gnome und erreichten ihren Zweck, wenn sie den gehabt, auch bald vollkommen, denn seine Zuhörerinnen wurden dadurch ordentlich gewaltsam von dem Schreckensbilde abgezogen, das Helenens Erzählung vor ihrem inneren Auge heraufbeschworen. Am Anfang lauschten sie nur dem sonderbaren, aber nie unmelodischen Gewirr von Tönen und vergaßen endlich, was eigentlich diesen Sturm von Klängen hervorgerufen, in der Bewunderung über die erstaunliche Fertigkeit, ja Kunst des Spielenden. »Träume«, sang da plötzlich Schwibus in einer so wilden, heiser, knarrenden Stimme, dass die Mädchen, wie sie ihr wenige Takte gelauscht und trotz der schaurigen Stimmung, in der sie sich noch vor wenigen Sekunden befunden, kaum das Lachen unterdrücken konnten. Überrascht schauten sie dabei zu dem langen, fahlen Gesichte des Singenden auf, der die wunderlichsten Grimassen dazu schnitt und den ungeschickten Oberkörper, wie um den Takt zu halten, den er auch zugleich mit dem rechten übergeworfenen Beine begleitete, von einer Seite zur anderen warf. »Träume, Träume, sitzen am Bett die närrischen Burschen und lachen, wissen wohl, wie es drüben steht, wissen nicht, wie sie es machen. Tanzen, tanzen können sie wohl, werfen die schattigen Beine, kriechen ins Hirn wie der Has in den Kohl, dünken sich Herrn da alleine. Plaudern können sie, geben nicht Ruh, haben schon manchen betrogen, necken und quälen und greift ihr dann zu, hui, sind sie blitzschnell verflogen.« »Aber ich habe ja gar nicht gewusst, dass sie singen können, Schwibus«, lächelte Helene, als er die Strophen beendet und zum Schluss die neckische Melodie durch ein ganzes Chaos von Tönen führte. »Kann ich auch nicht«, sagte der Famulus trocken. »Ich mache nur eine Art von Spektakel, den manche Menschen, die es eben nicht besser verstehen, für Gesang halten.« »Nun, schmeicheln tun sie auch nicht«, lachte Helene. »Da ist wahrhaftig ihr Rabe Galanter. Der sagt doch jedes Mal, wenn ich zu ihm hinüberkomme, kluge Frau, kluge Frau.« »Er wird es eben auch nicht besser verstehen«, lächelte Marie, und der Famulus, der keinesfalls die Worte gehört hatte, nickte ganz in Gedanken mit dem Kopfe dazu. Die Mädchen mussten jetzt wirklich laut darüber lachen. »Ja, ja«, sagte aber der Famulus, ernsthaft dabei vor sich hinnickend, »lacht nur, solange ihr noch jung seid und keine weiteren Sorgen, keine Gedanken habt, die euch quälen und peinigen dürfen. Die Zeit, wo das anders wird, kommt doch noch früh genug.« »Aber es braucht ja nicht anders zu werden, Herr Schwibus«, sagte Marie freundlich. »Wie vielen Menschen hat nicht Gott ein glücklich, friedlich Los beschieden, dem stillen Wasser gleich, das aus sanfter Ebene unter Blumen hin der Ewigkeit entgegenquillt? Warum sollen wir das nicht auch für uns erhoffen dürfen und uns die schönen Tage jetzt mit Sorge und Not nutzlos verkümmern? Es geht uns gut auf der Welt, das wollen wir also mit dankbarem Herzen genießen und die finsteren, traurigen Gesichter denen überlassen, die eben Ursache haben, traurig zu sein und welchen allen wir ja doch nicht helfen können.« »Marie hat recht«, bat auch Helene. »Lassen Sie die trüben Bilder, Schwibus, machen Sie wieder ein freundliches Gesicht und erzählen Sie uns etwas Lustiges, aus Ihrem eigenen Leben vielleicht. Sie haben es mir schon lange versprochen, und heute Abend hätten wir so trefflich Zeit. Halten Sie Ihr Wort.« »Etwas Lustiges aus meinem Leben«, sagte der Famulus achselzuckend, »wäre nicht übel, möchte nur wissen, wo ich's gleich hernehmen sollte. Etwas Lustiges vom Famulus Schwibus, Famulus beim Dr. Hetzelhofer?« Er sprach den letzten Namen mit leiser, scheuer, kaum hörbarer Stimme. »Oh, Sie wissen gewiss etwas«, bat Helene, »wenn Sie sich nur recht besinnen wollen. Ich selbst könnte Ihnen etwas angeben.« »So«, sagte der Famulus, und sein Gesicht zog sich wieder in jene tausend Falten, in denen man nie imstande war zu erkennen, ob er lache oder weine. Denn selbst Tränen wären in jenen zahllosen Gruben spurlos verschwunden. »Sie also wüssten etwas Lustiges aus meinem Leben«, wiederholte er nach kleiner, nachdenklicher Pause. »Gut, so nennen Sie's, Fräulein Helene, und wenn ich's nicht vergessen habe, will ich's erzählen.« »Gewiss«, rief Helene rasch und streckte ihm die Hand zum Einschlagen entgegen. »Gewiss«, sagte der Famulus, ihr selber neugierig dabei ins Auge schauend. »Gut«, rief Helene, der Freundin zublinzelnd, »dann erzählen Sie uns heute Abend, Schwibus, wie Sie mit meinem Bruder bekannt wurden.« Der Mann zuckte zusammen, als ob er von einem elektrischen Schlage getroffen wäre, und sein Blick flog rasch und unstet von dem Antlitz der vor ihm Stehenden nach dem Fenster hinüber und wieder zurück. Als er aber die Augen Helenens in jubelnder Lust, ihn so weit überlistet zu haben, auf sich ruhen sah, war es fast, als ob ein eigener wilder Humor über ihn komme. Er griff den Bogen wieder auf und schaute mehrere Minuten lang still und schweigend vor sich nieder. Dann lachte er aber plötzlich so laut und hell auf, dass die beiden Mädchen ordentlich zusammenfuhren. So herzlich hatten sie ihn noch nie lachen hören. Und doch lag auch wieder etwas gar so Unheimliches in dieser wilden, fast unnatürlichen Fröhlichkeit. »Und weshalb glauben Sie, meine Damen, dass das etwas Lustiges ist?« sagte er endlich, nachdem er seinen förmlichen Lachkrampf überwunden hatte und wieder zu sich gekommen war. »Wer hat Ihnen überhaupt je davon erzählt?« »Erzählt? Eigentlich noch niemand«, sagte Helene. »Aber mein Bruder hat schon mehrere Male, selbst wenn Sie dabei zugegen waren, darauf angespielt und dann jedes Mal so herzlich dabei gelacht.« »Herzlich gelacht, so«, sagte der Famulus, jetzt wieder vollkommen ruhig, indem er die aufs Knie gelegte Violine dabei stimmte. »Also herzlich gelacht hat er darüber. Ist ein lustiger Mann, der Dr. Hetzelhofer.« »Und wollen Sie es uns erzählen?« fragte Marie. »Ob ich will?« »Gewiß will ich«, lachte der Famulus wieder. »Habe ich es Fräulein Helene nicht in die Hand versprochen? Ich halte immer mein Wort. Das tut ja sogar mein Rabe. Und ich werde mich doch nicht etwa gar vor dem beschämen lassen. Aber es wird ein wenig lang werden, das Märchen. Die ganze Geschichte ist auch überhaupt weiter nichts«, setzte er, still und heimlich vor sich hin lachend hinzu, »und habe sie wahrscheinlich nur irgendwo einmal geträumt.« »Desto besser, Schwibus«, rief Helene, der Freundin vergnügt dabei zunickend, »denn nun verging ihnen der Abend gewiss rasch und angenehm.« »Aber ich begreife nur nicht, wie es ein Märchen sein kann«, sagte Marie. »Kein Märchen«, wiederholte der Famulus kaum hörbar und sah momentelang still und stier vor sich nieder. Sein Gesicht war dabei womöglich noch fahler geworden, und die Augen lagen ihm tief in ihren Höhlen. Das dauerte aber nicht lange. Er legte sein Instrument neben sich nieder, bog sich im Stuhl zurück, stützte den linken Ellenbogen auf das Fensterbrett und den Kopf in die Hand, dass sein Blick zuweilen die Sterne draußen suchen konnte, und begann dann mit leiser, aber vollkommen deutlich ruhiger Stimme.